Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. K.O.-Tropfen im Drink auf einer Party will keiner von uns haben. Das Problem ist allerdings, man schmeckt das nicht, man sieht's nicht, man riecht's nicht. Also kurz gesagt, man kann K.O.-Tropfen leicht übersehen. Jetzt gibt's aber ein Armband, das kannst du dir ummachen, auf die Party gehen und das soll dir dann anzeigen, ob in deinem Drink was drin ist oder nicht. Also anders formuliert, dieses Armband erkennt K.O.-Tropfen. Klingt ganz cool. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Maike Glass, wie sieht denn das konkret aus, dieses Armband? Das sieht aus wie so ein Festivalarmbändchen. Da sind so zwei weiße Punkte drauf und auf die sollst du dann eben, wenn du dir nicht sicher bist, ob was in deinem Drink drin ist, ein bisschen was draufträufeln und gucken. Aha, das ist ja ganz cool. Also wie so eine Art Schnelltest. Wie lange dauert das, bis ich was sehe? 2 Minuten ungefähr. Also man wartet 2 Minuten und aktuell sind die Felder ja wie gesagt noch weiß. Wenn sich das Testfeld dann blau verfärben sollte, dann soll man den Drink besser nicht mehr anrühren, sagen die Erfinder. Denn dann könnte Gamma-Hydroxy-Buttersäure, kurz GHB, im Drink sein. Und ja, das ist auch besser bekannt als Liquid Ecstasy. Okay, dieses GHB-Zeug ist dann quasi in hoher Konzentration das, was wir K.O.-Tropfen nennen, oder wie? Ja, schon, aber eben nicht nur. Also die K.O.-Tropfen, die gibt's nicht. Du kannst eigentlich fast 100 verschiedene Stoffe als K.O.-Tropfen verwenden. Ach so. Lösungsmittel, Medikamente, you name it. Also das ist halt nicht nur GHB und das sind häufig eben auch Dinge, die in niedriger Dosis auch als Partydrogen funktionieren. Okay, das heißt, dieses Armband, was es da jetzt gibt auf dem Markt, das kann eigentlich nur diesen einzigen Wirkstoff GHB erkennen. Mhm. Wie sinnvoll ist denn dieses Armband dann? Ja, habe ich mich auch gefragt und das dann an einen Experten weitergegeben, Dr. Volker Auwärter in dem Fall. Er leitet die forensische Toxikologie an der Uniklinik in Freiburg und hat sich das Armband im Labor eben mal genauer angeschaut. Die große Einschränkung hier ist eben, dass GHB ein Betäubungsmittel ist und deswegen die Verfügbarkeit sehr gering ist. Es gibt es zwar als Arzneimittel, aber auf dem Drogenmarkt, wo sich jetzt jemand, der als Täter in Betracht kommt, es vielleicht auch besorgen würde, da wird nicht auf GHB zurückgegriffen, sondern dann eben auf diesen inneren Ester GBL und der wird eben nicht erkannt. Also das ist eben einfach der größte Kritikpunkt, den ich eigentlich daran habe, dass es so ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Ja, und GBL, dieser andere Wirkstoff, von dem er da spricht, den kannst du eben ganz legal im Internet kaufen. Als Lösungs- oder Reinigungsmittel ist zum Beispiel in deinem Nagellackentferner drin. Hm. Und das wird vom Test nicht erkannt. Und im Körper wird der Stoff dann eben zu diesem GHB umgewandelt und wirkt dann sogar noch stärker. Also kurz gesagt, der Experte ist jetzt nicht so wirklich überzeugt von dem Armband. Nee, nicht wirklich. Er sagt halt, der Test erkennt einen Stoff, aber alles andere nicht. Von daher würdest du dich vielleicht eher in Sicherheit wähnen und ist trotzdem was im Glas drin. Ja, das ist natürlich auch schlecht. Dann ist irgendwie so das Ziel so ein bisschen verfehlt. Lass uns nochmal genauer so uns das Phänomen K.O.-Tropfen anschauen. Genaue Zahlen gibt es ja eigentlich kaum, weil man immer sagt, ja, die Dunkelziffer ist halt sehr hoch, ne? Genau, weil der Stoff, der ist 6 bis 12 Stunden im Blut nachweisbar oder im Urin und wenn du K.O. bist wirklich, dann schläfst du vielleicht auch länger. Mhm. Viele sind auch so ein bisschen, ja, haben Scham, dass sie sich nicht melden. Deswegen werden relativ wenig Verdachtsfälle gemeldet. In Berlin waren es im letzten Jahr 230 Stück, ist aber auch eine große Stadt. In Aachen und Düsseldorf kommen pro Jahr immer so 20 Frauen zu Beratungsstellen, die eben sagen, sie haben das Gefühl, mit K.O.-Tropfen betäubt und dann vergewaltigt worden zu sein. Genau diesen Zusammenhang, also Vergewaltigung und K.O.-Tropfen, den sehen ja nicht alle. Es gibt ja tatsächlich auch Forschende, die kommen da zu einem anderen Ergebnis, ne? Genau, 2009 haben Forschende in Großbritannien eine Studie durchgeführt und sind da eben zu dem Schluss gekommen, dass es keine wirklichen Hinweise darauf gibt, dass K.O.-Tropfen besonders oft bei Vergewaltigung eingesetzt werden würden. Also was an dieser Kritik, die von wissenschaftlicher Seite da geäußert wird, sicher zutreffend ist, ist, dass das Phänomen tendenziell überschätzt wird. Auch wenn es natürlich tatsächlich diese K.O.-Mittelbeibringungen gibt. Wir haben natürlich Fälle, wo wir das tatsächlich nachweisen können. Nur zahlenmäßig ist es ein relativ kleiner Anteil an den Verdachtsfällen. Das, was Herr Auwärter da meint, ist, dass in vielen Fällen, in denen Vergewaltigungsopfer sich eben an nichts mehr erinnern können, sich häufig herausstellt, dass der beschriebene Blackout oft auch einfach mit viel zu viel Alkohol zusammenhängt. Weil wir zum Beispiel dann noch Restalkohol feststellen, wenn man den dann zurückrechnet auf den Tatzeitpunkt, dann merkt man, da muss eine ganz erhebliche Alkoholisierung vorgelegen haben. Und Alkohol ist sicherlich das K.O.-Mittel Nummer 1 nach wie vor. Ja, zusammenfassend könnte man diesen letzten Tipp im Endeffekt bisschen so, ja, pass auf, dass dir keiner was in deinen Drink kippt, aber pass vor allen Dingen auf, dass du nicht zu viel auch in dich reinkippst. Mhm. Trotzdem, sagt er, sagen auch die Beratungsstellen, mit denen ich gesprochen habe, man muss den Verdacht ernst nehmen und wenn man das Gefühl hat, vielleicht was ins Getränk getan bekommen zu haben, soll man sich melden und eben das untersuchen lassen. K.O.-Tropfen. Es gibt jetzt tatsächlich ein Armband, das verspricht zu erkennen, hier in deinem Drink ist was drin. Aber wir haben festgestellt, das Ganze ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn tatsächlich erkennt dieses Armband nur einen einzigen Stoff und es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Stoffe, Wirkstoffe, die als K.O.-Tropfen verwendet werden können. Die Infos, die waren das von Deutschlandfunk Nova-Reporterin von Maike Glass. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.